schweigen. Ein Sturm voller Schatten zieht neblig drüber auf. Lichter Manten, kreischbare Blitze in die Dunkelheit ein. Ein Zeichen der Erlösung, der Rache greller Schein. Eine Reiterschar kommt näher, man hört die Erde zittern. Jeder von ihnen, ein schwarzer Ritter.